Hallo, wann kommt denn hier einer? Ich war böse. Oh. Ja. Was lassen mich denn noch so lange warten? Heilige Güte nochmal. Hilfe, kommt denn keiner? Seid ihr denn? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die Straßen, auf denen die Ameisen ziehen, gleichen oft menschlichen Wanderwegen. Ein verrauchtes Idyll? Verraucht? Hörspiel von Robert Schön. Ja. Und nicht zuletzt deshalb hat man die Ameisen die Infanterie unter den Insekten genannt. Also das zu Fuß marschierende Heer. Mein Name ist Elisa. Ich bin 4 Jahre alt. Vor 250 Millionen Jahren begann ich meine Existenz im Körper einer Ameise. Ich werde sterben, wenn ich 100 Jahre alt bin. Ich vergesse das ganz schnell wieder. Bis dahin werde ich 37.230 Mal aufgestanden sein. Zum Zeitpunkt meiner Geburt lebten auf der Erde ungefähr 7 Milliarden Menschen. Ja, denn dazu wird ja Mensch geboren. Das ist ja nicht. Wenn ich sterbe, werden es vielleicht 10 Milliarden sein. In der Schule werde ich alles lernen, was ich zum Überleben brauche. Kann so ein Ameisenstaat werden, wenn er dafür sorgt? Vielleicht. Vielleicht werde ich mir eine Waffe kaufen. Die Versuchung ist groß. Ameisenstaat immer wieder mit einem Menschenstaat zu vergleichen. Und das ist auch oft ich liege auf dem Rücken. Ich liege auf dem Rücken. Gerade und verholzt. Die Mutter nebenan hat das Zimmer verlassen. Sieht fern. Müde. Müde. Mit geschlossenen Augen. Morgen werde ich mich aufrichten. Zum langen Marsch. Durch die Wirklichkeiten. Ich stoße einen Schrei aus. Mama! Nur das Ruhe! Ich will jetzt Fernsehen gucken. Ich komme nicht mehr rüber. Heilige Güte nochmal. Sagen die ernsthaften Leute, die an das kommende Zeitalter Sie erwarten Klimaverschiebungen bei uns. Ein Wandern der warmen Erdzonen zu den Polkappen hin. Eine umgekehrte Eiszeit, die mit der Urgewalt von Ewigkeiten das Antlitz unserer Erde verwandelt, aussterben und das tropische Gewürm herrschen lassen wird. Zum Glück gibt es 3 Gründe, die diesem Gespenst. In 7x7 Tagen ward ich durchgebildet. Bewege mich nicht und höre, wie die Sekunden verschweigen. Der Kinderarzt hält mich für ein Mädchen. Der Vikar für einen Mörder. Mein Herz schlägt rüde. Es ist noch nicht vollbracht. Und hinter mir. Hör bitte auf zu reden und leg dich hin und schlaf. Aus dem Fernseher blinzelt sie der Wahnsinn an. Ducke mich vor dem verschlagenen Licht, das aus dem Flur hereinschwappt. Ich bewege mich nicht. Sei sei bitte ruhig. Es ist jetzt Schlafenszeit. Die Mauern meiner Welt sind die Wörter, die ich einte. Sie schützen mich gegen die Leere und halten das Nichts im Zaum. In den Worten werde ich mich auflösen. Ich beruhe auf mir. Ich beruhe auf mir. In gewaltigen Scharen ziehen die Truppen der Wanderameisen dann vor die Burg des Feindes. Es kommt zu wüsten Schlachten und schließlich räumt der Gegner durch Flucht das Feld. Seine Brut wird von den Wanderameisen gefressen. Gott spricht. Die Sieger gehen nun daran. Mutter, ich kann nicht mehr weiter. Ja, warum denn? Es ist so heiß. Ah, ja, das ist... Diese Nacht umhegt meine Welt. Ja, ja. Ich trauere, aber ich weiß nicht, um was. Ist egal, was gut ist. Es gibt ja auch was zum Lachen, es gibt was zum Weinen, es gibt für alles. Dies war der erste Streich und der zweite kommt so gleich. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may fall. Susan, kennst du Reiniger? Kennst du das? Kennst du überhaupt Kessel? Du musst du alles mucken. Was ist das Beste im Leben? Das Schönste im Leben? Also ich will lieber sagen, das Schönste im Leben ist das Leben. Das Schönste im Leben ist das Leben. Wie du lebst, oder wie ich lebe, das ist sehr selbstüberlohnt. Lebst du gern? Gerne. Glaubst du an irgendwas? Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an gar nichts. Ich glaube an mich selbst. Ich glaube an mein Geld, was ich verdiene. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he could look around himself and say, guess it's time for the judgment day. Die Aufnahmen, die Sie im Originalton von Gästen von Stehkneipen hören, wurden in Hamburg, Dortmund, Köln und in Berlin gemacht, 1969 und 1970. Die Auswahl der Lokale ist mehr oder weniger zufällig. Ich fragte Taxifahrer, Passanten auf der Straße, Wirte und Gäste von Stehkneipen nach Stehkneipen. Ich bin also nicht systematisch vorgegangen. Ein anderer Reporter hätte wahrscheinlich andere, vielleicht mitunter die gleichen Lokale aufgesucht. Er hätte wahrscheinlich andere, vielleicht aber auch manchmal die gleichen Fragen gestellt. Und die gleichen Gäste vom gleichen Reporter heute nach mehreren Jahren noch einmal befragt, würden vermutlich zum Teil dieselben, zum Teil aber auch andere Antworten geben. Die Auswahl der Gäste hat sich einfach daraus ergeben, wer bereit war, vor dem Mikrofon zu sprechen. Und die ersten Fragen haben sich oft aus der Situation ergeben, weitere Fragen aus den Antworten. Mitunter hat ein Gast von sich aus zu erzählen angefangen, ohne dass ich ihm eine Frage stellte. Manchmal haben sich andere eingemischt, zugestimmt, widersprochen, kommentiert. Ich würde sagen, ich verkehre jeden Tag hier. Warum? Man sucht ein großes Abenteuer und findet es trotzdem nicht. Hinterher immer enttäuscht. Und das ist im Grunde genommen alles, was ich dazu sagen kann. Ja, und dann, wenn man gemerkt hat, dass man es nicht findet, trinkt man hier ein Bier. Ein Bier trinkt man natürlich immer, das ist ganz klar. Nicht nur eins, sondern diverse, so ist das ja noch nicht. Und nicht nur Bier, sondern auch Spirituosen. In rauen Mengen. Ameise. Wenn die aus dem Boden kamen, dann habe ich die kaputt getreten. Es war ein Tier. Das konnte man ruhig knapp sehen. Und dabei werden die Völker der kampfschwachen Ameisen zu Biologielehrer wird mir sagen, Mama, quatsch du doch vor dich hin, ich höre doch irgendwas. Ja. Jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt ist Schlafenszeit. Ja, ja. Es ist jetzt Ruhe, bitte. Ja. Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Engel um mich stehen. Der Bedarf an Nahrungsmitteln wird sich bis 2050 verdoppeln. Zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird bis 2050 eine weitere Milliarde Hektar Wald abgeholzt werden, um diese Nahrungsmittel zu erzeugen. Das entspricht einer Fläche größer als die der Vereinigten Staaten. Zwei zu meiner Rechten. Es gibt keine Antwort auf die Frage, wie wir uns auf unserem derzeitigen Konsumniveau und mit dem derzeitigen landwirtschaftlichen System 10 Millionen Menschen satt kriegen sollen. Zwei, die mich führen zu des Himmels Türen. Zwei, die mich weisen zu Himmel. Allein um die aktuelle Weltbevölkerung in den nächsten 40 Jahren zu ernähren, brauchen wir mehr Nahrungsmittel, als in den letzten 10.000 Jahren produziert wurden. Meine Herren, dann bin ich nicht mehr da. Ich bin ein datensammelndes System. Morgen werde ich mich aufrichten. Von 2,5. Zum langen Marsch durch die Wirklichkeit. Gesunken. Das in 500 Meter Entfernung am Rande des jetzigen leergefressenen Herrschaftsgebiets ein anderes großes Ameisen. 250, dann bin ich nicht mehr da. Und also wird beschlossen, dieses Nest auszurauben, um einmal Platz für die eigene Brut und zum anderen Fleisch für die hungrigen Mägen zu bekommen. Ich war schon einmal Junge und Mädchen, Busch und Vogel, ein aus dem Meer springender, wandernder Fisch. Seine Brut wird von den Wanderern schlafen! Nicht mehr reden, okay? Die Sieger gehen nun daran, den weiten Weg, den die eigenen hilflosen Puppen ins neue Nest nehmen müssen, gegen Angriffe zu sichern. Insbesondere auch gegen Angriffe aus der Luft. Heimatlos sind viele auf der Welt, heimatlos und einsam wie ich. Überall verdiene ich mein Geld, doch es wartet keiner auf mich. Keine Freunde, keine Liebe. Keiner denkt an mich das ganze Jahr. Keine Freunde, keine Liebe. Wie es früher einmal war. Hoffnungslos ist Kinder auf der Welt. Einmal kommt für jeden die Zeit und ich weiß, das Schicksal hat auch für mich noch einmal bereit. Keine Freunde, keine Liebe. Gott, daran denke ich das ganze Jahr. Eine Freude, eine Liebe, wie es früher einmal war. Man schätzt ein großes Volk der Wanderameisen auf 2 Millionen Köpfe. Und es gibt weit größere. Ameisenforscher haben in liebevoller Kleinarbeit, die oft genug ein Leben in Anspruch nahm, schreckliche Bilder von den Kampfesweisen der Ameisen gezeigt. Wenn ich in einer Kneipe hier bin, ja, dann möchte ich mich grundsätzlich über ein Thema unterhalten, wo ich mich mit Menschen unterhalten kann, die mit meinesgleichen gleichwürdig sind. Und mit dem ich mich unterhalten kann. Aber nicht nur hier, um zu saufen mehr zu kommen. Und was ist das Thema, das Sie am meisten interessiert? Über menschliche Themen. Zum menschliche Beispiel? Gesundheit des Menschen, der menschliche Körperaufbau, die allgemeine Gesundheit des Menschen, was der Mensch überhaupt machen soll in naher Zukunft, wie er sich verhalten soll im Laufe seines Lebens. Ich kenne die Menschen. Ja, die wollen auch schon 16 Jahre. Und ich unterhalte mich auch gerne mit den Menschen, ja? Unterhalte mich gerne mit den Menschen. Und man lernt jeden seine eigene Meinung kennen. Und jeder hat seine eigene Meinung. Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Das ist Meinung, Mensch. Das verstehe ich auch nicht ganz. Verstehst du das schon? Was Meinung ist? Ja. Hör mal, du hast doch einen Ausdruck Bildung, den kennst du, ja? Soweit ist das schön und gut. Und wenn du eine Bildung hast, dann hast du auch eine Meinung. Oder sollst du das nicht haben? Das ist richtig. Jeder Mensch, der muss eine Meinung haben. Was sagst du denn nach dem 40. Glas? Was meinst du denn damit? Meinst du das Bier? Ich könnte schon wieder eins trinken, ne? Das ist nicht wahr. Das stimmt schon gehört, oft genug. Wenn einer 40 Glas Bier trinkt, ja? Machst du das? Der hat wohl keine eigene Meinung mehr. Moment mal, hast vorher gut gegessen, hast schon mehr geschafft. Aber es ist beschämend, wenn man am Tresen seine Meinung äußern soll. Man kann sich auch zu Hause hinsetzen. In seiner Familie. Man soll viel mehr mit seiner Frau diskutieren, als am Tresen hier diskutieren. Einige Gäste befragten zunächst mich, worauf ich mit meinen Aufnahmen eigentlich hinaus will, wozu die Sendung, die ich da mache, gut sein soll, ob das eine Untersuchung ist, ob ich sie in die Pfanne hauen will, ob ich auf spannende Storys scharf bin. Ich habe geantwortet, ich informiere Menschen über andere Menschen. Und jetzt bin ich mit meinem Mikrofon eben in Stehkneipen und versuche festzuhalten, was da gedacht und geredet wird. In die Pfanne will ich niemanden hauen. Gegen spannende Storys habe ich nichts, aber ich bin auch nicht besonders scharf auf sie. Ich trinke nicht übermäßig, ich trinke im Maßen. Und warum soll ich nicht mal auch mal ins Lokal und mich mal entspannen? Warum soll man nur immer arbeiten? Nicht, das Leben besteht ja nun nicht nur aus Arbeit, auch der Mensch muss mal leben. Sollte man das eventuell gewiss was mal vergessen haben, dass man Mensch ist. Der Stehausschank, ein guter, ein freundlicher Ort, ein verrauchtes Idyll. An einem Tisch neben der Theke sitzen zwei Frauen. Die eine ist eingeschlafen, die andere erzählt. Sehen Sie, das ist super, na, ist das? Dann könnten Sie einen Strick nehmen und sich aufhängen. Aber du kannst die Menschen nicht retten, die ist nicht mehr zu retten. Sehen Sie, das ist das, was die Menschen immer verkehrt machen. Sie verderben die Menschen. Sehen Sie, das ist so banal, ist das. Dann können Sie einen Strick nehmen, anders bleibt Ihnen gar nichts über und Sie aufhängen. denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn die Fähigkeit zu wünschen ist bei mir vorhanden. Aber die Fähigkeit, das zu vollbringen, was vortrefflich ist, ist nicht meine Not. Denn das Gute, was ich wünsche, tue ich nicht, sondern das Schlechte, das ich nicht wünsche, das treibe ich. Ich habe wirklich Lust an ein Gesetz Gottes, aber ich sehe in meinen Gliedern ein anderes Gesetz, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich gefangen nimmt unter dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist, ich elender Mensch. Ruhe! Ja, ja. Angriffskriege führen nur mächtige Ameisenvölker. Und meist auch nur solche, die oberirdisch leben und deshalb auch im Gegensatz zu den reinen Erdameisen besser sehen können. Sie kämpfen verbissen um Wiesen, Bäume und Pflanzflächen. Je zahlreicher sie sind, umso wütender beißen und schießen sie um sich. Da redet ein Soldat, er muss marschieren in den Krieg. Blattläusen willen aneinander geraten, in tagelangen Kämpfen regelrecht ausrollen. Einer tropischen Ameisenart liegt das Kriegshandwerk so sehr im Blut, dass darüber alle anderen Fähigkeiten verkümmert. Es ist die Amazonenameise, die so sehr zur Kriegerin geworden ist, dass ihr Kopf, der die fürchterliche Waffe der Kiefer trägt, nicht einmal mehr zum selbstständigen Fressen taugt. Nicht zu reden von Fertigkeiten wie Nestbau oder Brutpflege. Die Amazonenameisen müssen deshalb auf Sklavenjagd gehen, um sich Dienstmädchen zu besorgen, die ihnen das Futter reichen, das Nest säubern und die Brut pflegen. Für die Sklavenjagd haben sie sich spezielle Waffen herangebildet. Es sind dies die Kiefer, die sichelförmig gebogen und mit äußerst scharfen Spitzen versehen sind. Die Innenränder sind ganz glatt. Sie taugen zu nichts anderem als dazu, anderen Ameisen die Köpfe zu durchbohren und deren Puppen wegzutragen. Das Hungergefühl löst bei den Amazonenameisen denn auch nicht den Trieb aus zu fressen, sondern den Drang, die Sklaven aufzufordern, mit der Fütterung zu beginnen. Man könnte diesen Ameisen das schönste, reichlichste Futter vor die Köpfe streuen. Sie würden verhungern, nähme man ihnen gleichzeitig die Sklaven fort. Man weiß nicht, wie man geschaut hat. Die Ameisen bei den Menschen, die Menschen bei den Ameisen. War immer lebenslustig. Die Ameisen kriegen nämlich Kampfesweisen, die heute noch in bisschen leichtsinnig auch. Die blutrote Raupe. Wie das so ist, wenn du jung bist. Überlegenen Gegner, offener Fettschlag. Muss sie beten. Sie bildet einzelne Kampfgruppen. Da bete ich auch. Prozent aller Steinkorallen sind vom Aussterben bedroht. Der Wasserverbrauch wächst doppelt so schnell wie die Weltbevölkerung. Sterben weltweit mindestens 4000 Kinder an verunreinigtem Wasser. Mehr als 1 Milliarde Menschen leiden unter extremer Wasserknappheit. USA und Europa werden sich vermutlich in militarisierte Zonen verwandeln, um das Eindringen von Millionen von Menschen zu verhindern, die ihre Heimat verlassen, weil diese nicht mehr bewohnbar ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern Jesus, Maria und Josef. Ja, ja. So sah man aus der Höhe, in der sich unsere Augen ja über dem Gequirle befanden, durchaus bestimmte Strömungen. Wie man ja auch noch vom Bahnhofsturm aus erkennen kann, dass das Durcheinander der Menschen nur scheinbar ist. Ich kann dir ganz genau erklären, warum ich lebe. Ich kann dir zum Beispiel Typen zeigen, ja, von denen ich überzeugt bin, dass die nicht leben, aber ich kann mir genau vorstellen, welche Typen das sind. Ja, die tun nichts, die arbeiten nichts, gar nichts. Vor allen Dingen haben die keine Beziehung zu den Leuten, die etwas tun. Und wenn ich literarisch etwas tue, dann möchte ich sagen, das ist zum Schluss habe ich noch etwas zu sagen, und zwar: Goldbarsch steht früh auf, erinnert sich noch seiner Erfüllungsstunde und ist noch nicht aus seinem alten Bett gekommen, weiß noch nicht mehr Meister, ist noch nicht ganz gemeistert und will schon wieder aus seinem Brokat geklettert sein. Goldbarsch steht früh auf. Erholungsstunde. Goldbarsch, der steht früh auf. Goldbarsch steht früh auf, erinnert sich noch seiner Erfüllungsstunde. Ist noch nicht das aus seinen alten Gaben bekommen. Goldbach steht früh auf. Erinnert sich an seine Erfüllungsstunde und ist noch nicht aus seinem alten Bett gekommen. Weiß doch nicht mehr. Ist noch nicht ganz gemeistert. Was noch nicht als Muster? Ist noch nicht ganz gemeistert und will schon wieder aus seinem Bett gekommen. Krokats geklüstert sein. Das war in einem Literaten- und Künstlerlokal. Und jetzt eine Hafenkneipe. Ein Mann mit einer blauen Schildmütze, Hakennase, das Gesicht verwittert, gegerbt, hellblauer Hans-Albers-Blick. Er fährt zur See, ist Kesselreiniger. Was hat es mit dem Leben für eine Bewandtnis? Die Hoffnung. Dass sie wieder Luft kriege, dass das ja weg ist. Gibt man sich frei. Die oft an die Zweikämpfe erinnern, an den Helden der griechischen Armee. Das hat man so einen Albtraum, ne? Ein mächtiger Ameisenkrieger zum Beispiel wurde beobachtet, Albtraum, der mit den Kiefern einen nicht weniger großen Gegner am Genick packte und dann so gewaltig zubiss, dass der Feind in allen Gliedern zusammenzuckte und der abgeschnittene Kopf einige Zentimeter weit fortrollte. Hektor und Achilleus in Daumennagelgröße also. Es stimmt nicht, dass ein Frosch nichts tut, wenn man um ihn herum Wasser erhitzt. Es ist der Mensch, der nichts tut. Hat der alte Meister sich doch einmal wegbegeben. Und nun sollen seine Weil auch nach meinem Willen leben. Den freudlosen Ort vor Mord und Groll. Doch soll das Werk dem Meister loben. Doch der Segen kommt von oben. Ja, wohl. Düster. Das Erdmetall, das zum Zwecke Wasser fließe. Falle, Falle. Ach ja, ach, das ist schwer. Nur nach meinen Willen. Dann heißt es, und sich schön an, zu dem Bäche sich ergieße. Denn die wollte doch das Können zaubern. Der hörte gar nicht wieder auf. Ah, dann kommt er. Was lässt mich denn noch so lange warten? Eine Güte nochmal. Er hatte das Ding vergessen, wenn er stillstehen muss. Dann kommt er. Hallo, wann kommt denn hier einer? Ah, da kommt ja mal so. Ist er wieder alles nass gemacht. Die dringenden Meise werde ich nun nicht mit mir los. Und er sagt dann gleich, in die Ecke, Besen, Besen, sei's gewesen. In die Ecke, Besen, Besen. Zu diesem Zwecke hat er nur der alte Meister. Der alte Meister. Der alte, ja, das habe ich ja schon gesagt. Der Ersten, der Land. Ich gehe Ellen. Gewalt kann man nie was erreichen. Nie. Wie willst du das denn? Man braucht, die kommen sie an und dann gibt es aber volles Horn rein. Der wird geknüppelt bis zum Letzten. Einmal haben sie einen Arsch voll gekriegt, was soll sein? Ja, und ich stehe auf den Standpunkt. Und jetzt haben sie gekauft wie die scheiß Bullen da, diese scheiß Helme und ja, wieso denn? Dinger da. Wieso denn? Andersrum, wenn ich ein Bulle wäre, ich stände in der natürlich, ja. Ich stände in der vordersten Reihe. Und ich sagte bloß, ich würde so schlagen, dass sie die Wände hochgehen. Also, guck dir doch die Masse an, was leisten die denn? Das ist doch nur Terror, Terror und nochmal Terror. Einer der Gäste ist eingeschlafen. Ein anderer, ein junger Mann, sitzt abseits an einem kleinen Tisch. Ich habe keine Wohnung, kein Zuhause, kein gar nichts. Ich bin bisher nur im Gefängnis gewesen, ne? 5-mal. Seitdem ist bei mir auch Schluss, ne? Ich habe bereits 4-mal Selbstmordversuch gemacht. Ich denke zu viel nach, ich überlege zu viel. Was überlegst du? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt 7-mal vorbestraft und ich weiß nicht, ich habe sowieso keine Lust mehr, zu gar nichts mehr. Wer war denn noch nicht im Knast? Und guck mal, die kommen alle wieder auf die Beine. Warum willst du das denn nicht schaffen? Versuch doch mal mit deinem Willen. Du hast doch einen Willen wie jeder Mensch auch. Ich weiß nicht. Wir sind siebenmal früh bestraft und ich weiß nicht, ich habe sowieso keine Lust mehr, zu gar nichts mehr. Guck mal, die kommen alle wieder auf die Beine. Warum willst du das denn nicht schaffen? Ich weiß nicht, ich habe sowieso keine Lust mehr, zu gar nichts mehr. Versuch doch mal mit deinem Willen. Du hast doch einen Willen wie jeder Mensch auch. Ich weiß nicht, ich denke zu viel nach. Dazwischen gibt es welche, die gehen unter Tag. Ihre Nester im Erdinnern gleichen riesigen Bergwerken, die von Millionen Tieren bewohnt werden. Vater unser, oder? Ein Nachtgebet. Lieber, 14 Engel, mein abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Engel bei dir stehen. Zwei, zu mich wecken, zwei, die mich recken, zwei, die mich führen zum himmlischen Paradies. Ja, ja, darum den schlafe ich aber überall. Tja. Ja. Und Schranken sind Flüsse, Meeresarme oder Gebirge, die der Ameiseninfanterie Einhalt gebieten, werden oft genug dennoch überwunden. Unter den Ameisen findet man Weber, Schlechter, Tierzüchter, Maurer, Kartonfabrikanten, Bäcker, Pilzzüchter, Gärtner, Krieger und Pazifisten, Sklavenjäger, Diebe, Räuber und Parasiten. Aber weder Professoren noch Volksräte. Keine Bürokraten und Generale, nicht einmal Korporale, auch keine Kapitalisten und Spekulanten und ebenso wenig Schwätzer. Ruhe bitte! Schlafen! Ja. Und da er nun schon einmal beim Vergleichen der Ameisen mit den Menschen war, stellte er auch gleich fest, dass die europäischen Ameisen die blutrünstigsten, den Krieg am meisten liebenden Ameisen der Welt sind. Und damit sind wir bei unserem Thema angelangt. Im Kampf der Ameisen untereinander. Pandora brachte das Fass mit den Übeln und öffnete es. Es war das Geschenk der Götter an die Menschen. Von außen ein schönes, verführerisches Geschenk und Glücksfass so benannt. Da flogen all die Übel, lebendige, beschwingte Wesen. Heraus. Von da an schweifen sie nun herum und tun den Menschen Schaden. Bei Tag und Nacht. Ein einziges Übel war noch nicht aus dem Fass herausgeschlüpft. Da schlug Pandora nach Zeus Willen den Deckel zu. Und so blieb es darin. Für immer hat der Mensch nun das Glücksfass im Hause und meint, Wunder, was für einen Schatz er in ihm habe. Es steht ihm zu Diensten, er greift danach, wenn es ihn gelüstet. Denn er weiß nicht, dass jenes Fass, welches Pandora brachte, das Fass der Übel war und hält das zurückgebliebene Übel für das größte Glücksgut. Es ist die Hoffnung. Zeus wollte nämlich, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er den Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Thank you. Ein verrauchtes Idyll? Verraucht. Hörspiel von Robert Schön. Ich hab ja nie richtig geraucht. Ich bin kein Raucher. Du bist mein Halt auf dieser kalten Welt. Gott, du bist das Licht. Ja, ich heiße Luise Nachbar. Samba aus Erfurt, Erfurt-Westfalen. Da komm ich her, bin ich auch geboren. Ja, 100, über 100. Nee. Gott, du bist das Licht, das meine Nacht erhellt. Gott, du bist. Ich bin Käthe Grönter, geboren 1914. Und verheiratet als Göbel. Ja, wir haben als Kinder viel draußen spielen können. Da waren keine Autos da und ich sag, konnten wir alles machen draußen. Mein Hart. Der ich, das verstehe ich nicht. Du bist mein Halt auf dieser kalten Welt. Gott, du bist das Licht, das meine Nacht erhält. Bleib bei mir, hilf mir in aller Not. Schick deine Engel, du guter, großer Gott. Wiegershaus, Johanne, Gelsenkirchen. Wie Jesus voraussagte, wird seine Gegenwart als himmlischer König von dramatischen Entwicklungen auf der Erde begleitet, zum Beispiel von Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben und Seuchen. Das sind eindrucksvolle Beweise dafür, dass im Jahr 1914 tatsächlich Gottes himmlisches Königreich aufgerichtet wurde und die letzten Tage des gegenwärtigen bösen Systems ausgebrochen sind. Ich bin Jahrgang 1914. Ich bin 100 Jahre alt. Gott, du bist mein Halt auf dieser kalten Welt. Ich heiße Brunhilde Beckmann, wohne in Bergerhausen. Ich bin 100 Jahre geworden. Das wahre Glück, o Menschenkind, o glaube doch mitnichten, dass es erfüllte Wünsche sind, es sind erfüllte Pflichten. Gott, du bist das Licht, das meine Nacht erhellt. Ich heiße Elfriede Tilsin, bin eine geborene Gienberg und habe zwei Geschwister, die sind aber beide tot. Ich bin die Jüngste gewesen, ich bin übergeblieben. Und meine Mutter hat, also ich bin geboren, wie mein Vater gefallen ist. 14. Ich kenne den Vater gar nicht. Und meine Mutter hat nicht wieder geheiratet. Wir sind im Krieg ausgebombt worden in Düsseldorf. Pfingsten 43 war das. Und da sind wir raus. Und dann sind wir evakuiert, mussten weg. Sind wir da wieder in Richtung Berlin gegangen. Und wie das ein bisschen ruhiger wurde, sind wir den ganzen Weg zurückgelaufen. Ne? Schöne Wanderung. Wir haben unterm Dach gelegen, unter die Sperre, damit sie uns nicht holen zum Arbeiten und so. Ganz früh in Helgebsrühe kamen sie an, holten die Leute aus den Betten, ne? Und überhaupt Frauen. Da habe ich mal einen gehabt, die kamen auch so, zwei betrunkene Polen kamen da rein, die haben uns geschnappt. Und dann waren die auch betrunken, da haben sie die eine Frau schon genommen. Ich denke, jetzt kommt die andere Frau. Da lag der eine, der war betrunken, der Pole. Ich sage, ich renne jetzt runter bei denen, leg mich denen neben denen hin. Und wenn der kommt, dann denkt der halt, ich liege bei dem Kerl. Ne? Und dann ist er abgehauen, hat mich nicht genommen. Ich habe mich immer so geschlichen. Bleib bei mir, hilf mir in aller Not. Schick deine Engel, du guter, großer Gott. Ja, ich bin 1914 geboren, am 20.12.1914. Da hieß ich Maria Schlüter. Und jetzt, dann habe ich den Alfons Limpe geheiratet und seit der Zeit heiße ich Maria Limpe. So geht es einem, wenn man mal 100 plus fast 8 Monate schon. So. In weiteren Rollen Therese Jüngling, Erich Nepp, Herbert Lange, Anneliese Picot sowie Fanny, Nora und Gesine Treptow. Mit Ausschnitten aus den Sendungen Der Stehausschank von Gerhard Aberle sowie Ameisenkrieg und Drohnenschlacht von Horst Stern. Mit herzlichem Dank an Desiree Neubert vom Seniorenzentrum Lene Recklart, Duisburg. Stefan Koppelmann vom Evangelischen Kirchenkreis Essen sowie Familie Treptow. Die Produktion des Hörspiels wurde gefördert durch ein Arbeitsstipendium der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen. Nee, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin im Moment. Ist weg. Assistenz Ricarda Franzen. Nee, komm. Ton Roland Grosch. Scheibenkleister. Versteh das nicht. Produktion Hessischer Rundfunk 2015. Siehst du, man wird nicht mehr fertig mit außergewöhnlichen Situationen. De. Dramaturgie und Redaktion Peter Liermann. Da kann ich mir noch gratulieren, dass das so lange gut gegangen ist. Feierabend.